Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Gottes Wille. Gott segne dieses Wort. Gottes Wille. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über Gottes Wille. Und das ist Gottes Wille für uns. Paulus erinnert uns hier, dass wir die Christen zu der Zeit und uns auch heute, wir, die wir Jesus Christus folgen, dass wir uns nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt orientieren sollen. Und das ist wichtig, denn wir sind ja von verschiedensten Einflüssen umgeben. Wenn wir Gottes Wille erfahren wollen, dann es ist eben wichtig, dass wir unsere Herzen, aber eben auch unsere Gedanken und unseren Verstand, ja, dass wir unsere Denkweise verändern müssen und sollen. Das können wir aber in einer Kraft nicht tun und das kann nur unser Jesus Christus tun. Und wichtig ist zu verstehen, wenn wir also in Gottes Wille sein wollen, dass wir uns eben, wie gesagt, abwenden von der Sünde. Damit geht's los. Also wir kommen als reuige Sünder zu Jesus Christus und er hilft uns dann in diesem Prozessvorgang, uns abzuwenden von der Sünde. Ja, das kann auch eine Zeit dauern. Aber wir verstehen unsere Sündhaftigkeit, dass wir geborene Sünder sind, ja, seit Adam und Eva, seit unsere Vorfahren, also echte Menschen, echte Situationen, gegen Gott rebelliert haben, ja, und Sünde begangen haben. Und dass wir das verstehen, das ist unsere sündhafte Natur. Und dass wir uns eben an Gottes Wort halten. Ja? Und ja, wie gesagt, also Einflüsse, also abwenden von der Sünde, uns fernhalten von Einflüssen, ja, was verschiedene Medien, was uns da manchmal vorgesetzt wird, das müssen wir uns nicht antun. Das heißt nun nicht, dass man irgendwie ein Hobby haben kann oder Freude an diesem oder jenem haben kann, aber besonders eben auch wichtig ist, dass wir uns abwenden von Menschen, die uns vom Kreuz wegführen und uns der Sünde hinführen. Und das ist manchmal eben auch nicht so einfach. Und ja, das ist Teil des Ganzen. Wir haben Gottes 10 Gebote und durch Gottes Wort tagtäglich, dass wir uns in Gottes Wort befinden, so kann uns der Heilige Geist ins Herz sprechen, was denn nun Gottes Wille ist. Und vor allem auch den Zeitrahmen zeigen. Manche Dinge dauern eben auch ein bisschen länger. Nicht so, wie wir das wollen, aber wie Gott das möchte. Und ja, wichtig ist zu verstehen, dass Gott einen Willen hat, einen persönlichen Plan und Zeitrahmen für alle Menschen und ja, wir, die wir in Gottes Wort bleiben tagtäglich, können eben all dieses wahrnehmen und uns dann durch den Heiligen Geist ins Herz sprechen lassen und Gottes Willen auch zu tun, was auch immer das sein mag. Und darauf kommt es an. Gott hat sich offenbart in Jesus Christus als Gott im Fleische. Er ist das Wort. Er hat uns sein Wort gegeben. Und er hilft uns, seinen Willen zu tun und in seinem Willen zu leben und zu wirken. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus dem Römerbrief, dass du uns hilfst zu verstehen, was dein Wille ist. Lass wir uns abwenden von der Falschheit und den leeren Versprechungen der Welt, dass du uns hilfst, in deinem Willen zu sein, tagtäglich aufs Neue. Und dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel. Das ist dein lebendiges Wort und das ist der beste Weg, wie wir deinen Willen nicht nur wahrnehmen können, sondern auch tun können. Und wir danken dir, Jesus, für dieses